Ella liegt im Bett und ist am Atmen. Eine Freundin hat ihr dringend zugeraten. Jede Viertelstunde nimmt sie ab den Pfund. Und dabei fühlt sich die Tante ganz gesund. Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten. Keine Suppe, kein Gemüse, keine Braten. Vor einer Woche war die Tante kugelrund. Übermorgen wiegt sie höchstens noch ein Pfund zu gesund. Vor einer Woche war die Tante kugelrund. Übermorgen wiegt sie höchstens noch ein Pfund.